Hallo, hallo, hier ist der Außendienst der NORAD. Meine Damen und Herren, auf unserer Wanderung zu den höchsten Punkten der Stadt Hamburg haben wir heute einen im Bau befindlichen neuen Schornstein der Hamburger Elektrizitätswerke in Neuhof bestiegen. Es handelt sich hier um einen Betonschornstein, der eine Höhe von 150 Metern erreichen soll. Diese Höhe wird in diesen Tagen erreicht werden. Es trennen uns nur noch wenige Meter vom höchsten Punkt. Wir stehen also hier auf dem höchsten Punkt der Stadt Hamburg, das kann man mit Recht behaupten. Vor uns liegen die riesigen Hafenanlagen. Im Hintergrund ragt aus dem Nebel des Hafengebiets der große Michel hervor und davor auf der Elbe liegt die Monte Rosa, die von ihrer Reise gerade zurückgekommen ist. Wir aber wollen uns hier einmal über dieses neuartige Bauwerk ein wenig unterhalten und ich möchte Sie, Herr Schulz, vor allen Dingen bitten, uns etwas Aufklärung zu geben über den Bau. Warum bauen Sie von den Hamburger Elektrizitätswerken einen so großen Schornstein? Die runde Höhe von 150 Metern ist mehr oder weniger Zufall. Sie könnte auch ebenso gut 140 oder 160 Meter betragen. Die Höhe eines Schornsteins errechnet sich aus der Menge der abzuführenden Rauchgase und der Zugstärke. Unsere neu aufzustellenden Dampfkessel werden in Zukunft viel größere Leistung aufweisen wie die vorhandenen, nahezu die doppelte Leistung. Aus dem Grunde erklärt sich auch die größere Höhe des Schornsteins gegenüber den vorhandenen, die nur 100 Meter hoch sind. Nun hat man früher die Schornsteine aus Ziegelsteinen gebaut. Warum hat man jetzt Eisenbeton gewählt? Es gibt eine Grenze in der Wirtschaftlichkeit, denn aus wirtschaftlichen und technischen Gründen hat man den Eisenbetonschornstein gewählt. Und diese Grenze liegt bei etwa 80 Metern. Darüber hinaus wird ein Schornstein in Eisenbeton in dieser hier vorliegenden Ausführung billiger als ein gemauerter Schornstein. Und wir können den Schornstein auch in viel kürzerer Zeit errichten. Über die technischen Vorteile bitte ich Herrn Oberingenieur Deininger zu berichten. Darf ich Sie bitten, Herr Deininger, noch uns etwas darüber zu sagen? Die technischen Vorzüge des Eisenbetonschornsteins liegen darin, dass derselbe risselos bleibt, ohne irgendwelche Reparaturen zu erfordern am äußeren Mantel, dass er damit auch luftig bleibt, was eine der Hauptforderungen an eine Schornsteinanlage ist. Er erfüllt auch alle Forderungen bezüglich Wärmeisolierung, um keine zu großen Wärmeverluste im Mantel aufzuweisen. Ich möchte mich nun noch ein wenig mit einem Ihrer Herren unterhalten, der hier die Arbeiten mit ausgeführt hat. Wir stehen ja hier ziemlich sicher hier oben. Man hat das unbedingte Gefühl der Sicherheit, weil wir auf einem Gerüst stehen und auch innerhalb eines Gerüstes hier heraufgestiegen sind. Die Arbeit war zwar ein wenig beschwerlich, aber wir sind die 150 Meter schön heraufgekommen. Kann ich einen Ihrer Herren mal fragen, Herr Doktor? Bitte schön, ja. Herr von einem war genau, ja? Darf ich Sie mal bitten, mir etwas zu sagen über den Bau selbst? Hier von innen werden ja wohl, wie wir sehen, die Arbeiten so ausgeführt wie bei anderen Bauten auch. Aber ich möchte gerne etwas wissen über die Bauten, die außerhalb des Schornsteins ausgeführt werden. Sie haben hier ein Eisengerüst, ein sogenanntes Hängegerüst. Ist das nun mit einer besonderen Gefahr verbunden, wenn man hier täglich diese Arbeiten ausführt? Eine besondere Gefahr besteht nicht, weil dieser Mann, der die Arbeiten draußen ausführt, immer ein und derselbe ist, sozusagen ein Spezialist und dauernd angeseilt ist. Außerdem steht er ständig unter Kontrolle, da ihm nichts passieren kann. Er ist vielleicht täglich eine Stunde draußen zu tun, die Form anzuspannen und zu lösen. Andernfalls existiert sämtliche Arbeiten inwendig. Also nur ein Mann macht die Arbeit und der ist auch spezialisiert auf dieses Gebiet. Es macht nur immer derselbe, der jahrelang schon die Arbeiten ausgeführt hat. Und man hat alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Es kann also auch hier einem Menschen nichts passieren, wenn er normal seine Arbeiten ausführt. Auch hier, meine Damen und Herren, sieht man wieder, dass alle Vorkehrungen getroffen sind, um nicht Menschenleben unnötig in Gefahr zu bringen. Trotzdem die Bauten ja in Gefahr ausgeführt werden, denn 150 Meter hoch über dem Erdboden frei schwebend draußen in einem Eisengerüst zu sein, ist bestimmt keine Kleinigkeit.